Kundgabe 6301. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.7.1955. Die Gemeinde Jesu Christi. In meinem Willen liegt es, dass meine kleine Gemeinde fest zusammenhält, auf dass einer dem anderen Stütze sei, geistig und irdisch. Alle sollen sich um den Lebensborn lagern und sich daran erquicken. Sie sollen Kraft daraus schöpfen, die sie desto mehr benötigen, je näher das Ende ist. Und dass das Ende kommt, das wird jeder wissen und glauben, der sich von meinem Lebenswasser durchströmen lässet. Denn er sieht nun tiefer und er weiß, warum es dem Ende zugeht. Und ich will, dass vielen Menschen dieses Wissen unterbreitet wird. Ich will, dass allen der Lebenstrank angeboten wird, die eure Wege kreuzen. Und dann steht es jedem Menschen frei, ob er bei euch verbleiben will oder sich wieder abwendet von dem Born, den meine Liebe euch allen erschlossen hat. Teilet allen das Lebenswasser aus, das meinem Quell entströmt ist. Verbreitet alle mein Wort, das aus der Höhe kommt und euch zugeführt wird. Und helfet mit, dass sich der Kreis derer ständig vergrößert, denen ich durch mein Wort Kraft zuführen kann, weil ich weiß, wie nötig alle diese Kraft gebrauchen werden in der kommenden Zeit. Was immer getan werden kann, um mein Evangelium hinauszutragen in die Welt, das solltet ihr tun. Und ich will einen jeden dafür segnen, denn ich allein weiß es, dass immer noch Seelen gerettet werden können, die krank sind und an den heilenden Quell flüchten und durch das köstliche Lebenswasser gesunden. Ihr alle, die ihr mein Wort empfanget, direkt oder durch meine Diener auf Erden, ihr gehöret meiner kleinen Herde an, die von ihrem Hirten behütet wird. Ihr alle gehöret meiner Kirche an, die ich gründete, als ich auf Erden wandelte. Ihr alle seid meine Jünger der Endzeit, die ich mit dem Auftrag hinaussende, mein Evangelium zu verkünden den Menschen. Wisset, dass ich mit einem jeden von euch bin, der Arbeit leisten will für mich und mein Reich. Wisset, dass ich euch hinführe zu denen, die ihr wieder laben sollet mit Speise und Trank. Wisset, dass ein jeder Weinbergsarbeit leisten kann, der sich mir zum Dienst anbietet. Aber glaubet es auch, dass ich einen jeden von euch auch benötige, weil noch sehr viel Arbeit getan werden soll bis zum Ende und weil diese Arbeit nur ausgeführt werden kann von Menschen, die bereit sind, meinen Willen auszuführen, die also Anweisungen von mir selbst entgegennehmen. Glaubet es, dass ich wohl weiß, was den irrenden Seelen dienet, auf das Licht werde in ihnen und dass ich euch immer die Mittel in die Hand gebe, die erfolgreich sich an jenen auswirken. Dass ich immer die rechten Worte durch euch zu ihnen rede, weshalb euch allen mein Wort zugeführt wird, so dass ich jeden Menschen direkt ansprechen kann und meine Worte wahrlich ihre Wirkung nicht verfehlen können. Wo nur der Wille gut ist und ich noch eine Möglichkeit ersehe, dass der Mensch gerettet werden kann. Wirke zusammen mit vereinter Kraft und seid gewiss, dass auch ich mitten unter euch weile, dass ich selbst die Menschen einlade, zum Born der Liebe zu kommen und sich dort laben und erquicken zu lassen. Seid gewiss, dass ich eines jeden Dienste für mich und mein Reich segne, geistig und irdisch, und schaffe darum eifrig in meinem Weinberg, denn die Zeit der Ernte ist gekommen, und viele Schnitter brauche ich, die emsig tätig sind, weil nicht mehr viel Zeit bleibt bis zum Ende. Amen.